sind die Ersten. Hier, wo ein Kanake dir sagt, der habe Schmerzen. Guck, was ich sag, ist das, was ich heute erlebt hab. In meiner Stadt ist keiner den Freudentränen nah, nix mit Harlem. Doch Ghettos hier im Land gibt's viele. Beurteil nur nach Reflexion meiner Iris. Vertrau nur Sachen, die ich mit meinem Auge seh. Teilst du nicht die gleiche Sicht, wirst du mich wohl kaum verstehen. Schmerzhaft, ernsthaft, wie wenig geht, denn was uns fehlt, ist Integrität. Lass mich, ich zeig die Welt gerade. Ich hasse die Tiere, die die Schweine auf dem Pelz tragen. Während die Armut herrscht, wird dir warm ums Herz. Doch den richtigen Weg mussten wir selbst malen. Weil die Welt auf Geld steht und weil das Geld fehlt, sind hier die Probleme nur ne Geldfrage. Verstehst du nicht? Ohne den Sinn hier im Leben fehlt der Wind in den Segeln. Was gibt es noch zu fragen? Ihr habt recht, ja, hier ist nicht Harlem. Doch wie lange wollt ihr warten? Weil hier nicht Harlem ist, denken viele, dass es keine Straßen gibt. Überliefer Information aus meinem Kopf. Mein Verstand bleibt für immer hier im Block, im Block. Weil hier nicht Harlem ist, denken viele, dass es keine Straßen gibt. Überliefer Information aus meinem Kopf. Mein Verstand bleibt für immer hier im Block. Oder die schwersten Bars sind die ersten. Hey, wo ein Kanaki dir sagt, der meint es ehrlich. Mehr ist als irgendein Klischee. Komm in mein Viertel und wir drehen eine Runde, du kannst sehen. Meine Jungs, sie wollen niemanden schaden. Doch diese Stadt verleitet viele vom Faden. Die Straßen sind keine Bilder im Kopf. Dieser Dreck hier ist echt keine Filme vom Block. Leben, Rotz, Elend, trotzdem stehen Kinder hier wie Männer. Wenn mit der Wein muss sich irgendwas verändern, keine Frage, die Straße ist eklig. Ist nicht Harlem, doch warte, ich red nicht von irgendwelchen Gangfights und Drive-By. Meine Gegend stirbt durch Ängste und Feigheit. Freiheit zu sagen, was man denkt, doch dann schweigt, heißt. Wir sind es nicht wert, dass uns irgendwer die Hand reicht. Doch deshalb schreib ich, geh und sag dieser Welt, dass wir mehr sind. Wer will uns sagen, was uns hält, das geht raus. An jedem Brennpunktbezirk ist nicht Harlem, doch Straßen kennt man auch hier. Yeah. Weil hier nicht Harlem ist, denken viele, dass es keine Straßen gibt. Überliefer Information aus meinem Kopf. Mein Verstand bleibt für immer hier im Block, im Block. Weil hier nicht Harlem ist, denken viele, dass es keine Straßen gibt. Überliefer Information aus meinem Kopf. Mein Verstand bleibt für immer hier im Block, im Block. Weil hier nicht Harlem ist, denken viele, dass es keine Straßen gibt. Überliefer Information aus meinem Kopf. Mein Verstand bleibt für immer hier im Block, im Block, im Block. Homicide, Harlem, Blair, what's the problem? Im Block, im Block.